Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Die ganze Schar derer, die in Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde lebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die den Bedürftigen dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Okay, jetzt kann ich alles sehen. Wir haben gerade von einer sehr starken Gemeinschaft gehört, oder? Und das ist etwas krass, das wir erleben. Und hier ist wohl so ein Teil von, wo ich auch Gemeinschaft erlebe in mein Leben. Und deswegen freut es mich sehr, dass ich hier heute stehe und predige, weil für mich ist das immer jede Woche so ein Teil von meiner Gemeinschaft mit euch. Und also auf der anderen Seite sozusagen zu stehen, das ist auch so eine krasse Sache zusammen zu machen. Wir machen das eigentlich heute zusammen. Wir denken auch so oft an einen Prediger, dass es jemand ist, der da vorne steht und wir hören, was er sagt. Aber eigentlich ist es, dass wir das zusammen machen. So, einer spricht, aber wir alle, wir haben so Reaktionen, wir haben, ja, was wir denken, und es geht eigentlich um die Gruppe und auch um Jesus und zusammen. Wir sind hier zusammen, als wir gesungen haben, als wir gebetet haben. Wir haben gebetet, dass Jesus kommt in unsere Mitte, dass wir zusammen singen, dass wir zusammen lernen von der Bibel, was da steht. Und ich würde sagen, das ist etwas, was wir heute zusammen machen. Und das freut mich sehr. Ja, ich fange an eigentlich mit den amerikanischen Rothölzer, so Redwoods, wenn Sie die kennen. Kennt jemand diese Rothölzer? So in Kalifornien gibt es die? Ja, dankeschön. Ja. In Kalifornien gibt es Rothölzer, diese Bäume, die sind eigentlich die größten Bäume der Welt. Ja. Und ich hätte gedacht, sie wären in Texas gewesen, aber sie sind in Kalifornien, ja, so, oder Bayern. Aber sie sind in Texas, und sie sind so groß, so einige sind über 100 Meter, was? So groß. Nicht so groß, so groß, dass sie über 100 Meter hoch sind. 100 Meter hoch, okay? Das ist hoch. Und einige sind mehr als 2500 Jahre alt. Dankeschön. Jetzt versteht ihr ein bisschen. Ja, und denkt daran ein bisschen, wie tief dieses Wurzelsystem, das Wurzelgeflecht ist und sein muss. Wie tief glaubt ihr, das ist denn? Man würde sagen, viele sagen, ja, das ist vielleicht 30 Meter tief oder etwas. Aber was wirklich wunderbar ist, ist, dass sie noch stehen. Weil das Wurzelsystem ist eigentlich sehr untief. Untief. Und man würde denken, Mann, wie stehen sie noch durch Stürme und Wind? Das ist krass. Was cool ist, ist, dass das Wurzelsystem, sie unterstützen und stabilisieren einander. Sie sind so verflochten. Sie brauchen einander zum Überleben. Und so, deswegen haben wir so kein Redwood, so kein Rothürze, das so außer der Gruppe ist. Es gibt nicht so, vielleicht es gibt so eine kleine Baum, das wächst ein bisschen und dann die Winde kommen und es ist so, es stirbt. Weil sie brauchen einander und deswegen sind sie nur so in Nordkalifornien dort. Ich finde das so eine sehr krasse Illustration für mich, wie es geht auch mit der Gemeinde und Gemeinschaft. Und wir haben gelesen von diesen Leuten in Apostelgeschichte, die Urgemeinde, sogenannte, dass sie haben ein Leben gelebt. Sie haben etwas erlebt, Gemeinschaft erlebt, das so nah zueinander war, dass ohne andere können sie so nicht leben mehr. Aber zusammen waren sie sehr, sehr stark und können sie so sehr krasse Sachen machen und dass sie alle sehen können, wer in der Mitte steht. Wie ist es mit dir? Hast du eine Sehnsucht nach solcher Gemeinschaft oder solche Verbindungen? Ich glaube, viele Leute kommen in die Stadt, weil sie suchen Gemeinschaft. Wir sagen, warum bist du nach Frankfurt gekommen? Ja, ich bin hier für einen Job gekommen. Ja gut, wir alle brauchen einen Job, aber und man sagt immer, ja, so in meinem Dorf gab es keinen Jobs. Das ist eigentlich oft nicht der Fall. Oft gibt es einen Job, das du nicht willst und auch du willst diese Gemeinschaft nicht mehr. Das ist so von Kindzeit erlebt und jetzt wirst du etwas neu erleben. Und so ist es mit uns. Ich glaube, würde jemand sagen, ich bin hier nach Frankfurt gekommen, ja, nicht nur wegen Job, aber wegen Menschen auch. Ja? So, ich würde das auf jeden Fall sagen. Wir brauchen Gemeinschaft. Und heute entdecken wir, wie die Urgemeinde das erlebt haben. Sie haben das erlebt und sie sind unser Vorbild heute. Ich will vier Fragen untersuchen heute. Erste Frage ist, wie hat die Urgemeinde Gemeinschaft erlebt? Die zweite Frage ist, was war die Basis von ihrer Gemeinschaft? Dritte Frage ist, wie hat die Gemeinde der Urgemeinde verändert? Und vierte Frage ist, wie kann ich persönlich anfangen, Gemeinschaft zu erleben in meinem Leben? Und ich muss noch sagen, Jed hat es gesagt und sein Deutsch ist viel besser als mein. Ich muss das sagen jetzt. Ja, so, mein Deutsch ist nicht perfekt, aber ich hoffe, dass so Gott spricht noch durch seinen Text. Und dass wir das wirklich heute zusammen machen. Erste Frage. Wie hat die Urgemeinde Gemeinschaft erlebt? Ich würde sagen, dass das eine 3D-Gemeinschaft ist. 3D, okay, alle macht die Brille an. Das ist eine 3D-Gemeinschaft. Und das heißt, ich mache es erst auf Englisch, up, in, and out. Weil es ist, diese Gemeinschaft ist nach oben, nach innen und nach außen. Und das finde ich schön, ich schreibe das auf. So, oben, innen, außen. Ich glaube, die Urgemeinde, sie haben eine die Gemeinschaft erlebt, dass so verschiedene Dimensionen hatten. Okay, jetzt brauche ich Hilfe. Das ist scharfes S oder 2S? Dankeschön. Ich habe es so, ja, egal. Erste Frage, wie hat die Urgemeinschaft Gemeinschaft erlebt? So, erstens, sie waren von einer Beziehung nach oben geprägt. Das heißt, sie waren von einer gemeinsamen Beziehung zu Gott geprägt. Und erstens sehen wir in Vers 43, in Kapitel 2 von der Apostelgeschichte, sehen wir, dass es steht, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehrer, in der die Apostel sie unterwiesen. Erstens ist die Lehrer. Sie hatten eine Lehrer, das war so nach oben. Sie hatten eine Verbindung mit Gott, dass durch die Lehre von den Propheten, so Alte Testamenten Propheten und auch von den Aposteln, von diesen Gruppen hatten sie so Geschichten über Jesus, den Vater von Alten Testamenten und Heiligen Geist, was er durch in die Geschichte gemacht hat. Und als sie gelehrt wurden, das hatten sie so eine sehr tiefe Community erlebt. Und ich glaube, noch heute, wir erleben das zusammen. So, jetzt eigentlich, was ich lese, ist in der Kirchengeschichte, sagt es, dass es von Lukas ist und dass er das geschrieben hat. Und ich lese eigentlich so eine, nicht von den ersten 12 Jüngern, aber einige von den ersten so Jüngern im ersten Jahrhundert. Ich lese, was er geschrieben hat. Und wir lernen davon noch. Und immer war es so, dass sie zusammengekommen sind und sie hatten so, sie haben das zusammen gemacht. Nicht nur eine so zu Hause allein mit Gott, das machen sie auch wahrscheinlich. Aber sie hatten eine Gruppe, wo sie zusammengekommen sind. Und sie haben gelesen oder sie haben gehört und dann haben sie den Herrn gepriesen. Und zweitens war das Gebet. Das ist eigentlich 42 hier. Es steht, dass sie hatten das Mahl des Herrn und das Gebet. Gebet ist etwas, das von einer Gruppe anders ist als nur von mir. Alle können so selber beten. Wir können das machen. Und das ist gut und wir sollen das machen. Aber wenn wir zusammenkommen und es ein Problem gibt und wir beten zu Gott, dann wissen wir, dass er hört uns. Wir wissen, dass jemand oder jemand anders sie sind in der Nähe von uns und sie unterstützen uns auch. Ich habe es vor einige Wochen die Geschichte von meiner Schwester erzählt, als sie ihr Bein gebrochen hat in so hunderte Teilen und wie schwer das war für meine Familie und wie die Gemeinde und die christlichen Freunde zusammengekommen sind und wie sie gebetet haben, dass Gott etwas, so ein Wunder macht in ihrem Leben. Und wir haben in dieser Zeit so wirklich so eine Gemeinschaft erlebt von Leuten. Sie lieben uns nicht nur durch gute Sachen zu sagen, sondern auch durch Beten, dass sie zusammen die Kraft vom Himmel hatten und sie haben das runtergebracht ein bisschen. Und Gott hat es gemacht, aber wir haben das zusammen gemacht. So die Lehre, was wir heute machen, Gebet, das machen wir zusammen. Sie waren nicht nur von so alle bisschen, bitte, das ist also mehr, sehr amerikanisch, aber dann unterstützt ihr mich, okay? Ja, so bitte, mach dir. Ja, nach oben. Ja, nach oben. Okay, nach innen. Nach außen. Dankeschön. Jetzt vergisst ihr das nicht. Sie waren von einer Beziehung nach innen geprägt. Das heißt, sie waren von einer gemeinsamen Beziehung miteinander geprägt. Das war nicht nur nach Gott, aber zueinander. Das sieht man durch Singen. Wenn wir singen eigentlich nach Gott. Das ist so nach oben. Aber wir singen auch, besonders in diesem Kreis, singen wir zueinander. Und ich bekomme immer Ermutigung von euch, als wir zusammen singen. Und vielleicht du denkst, ja, aber meine Stimme ist nicht so gut, aber dein Gesicht, das ist wunderbar. Und dein Gesicht ist, was ich höre. Ich sehe, dass es Freude in deinem Leben gibt und das will ich auch erleben. Sie haben regelmäßig getroffen. In Vers 46 sagt es, dass sie Tag für Tag im Tempel zusammen waren, dass sie täglich in ihren Häusern getroffen haben. Und es gab eine Gemeinschaft, hier ist, was wir normalerweise über Kirche denken. Ja, Sonntag muss ich in die Kirche gehen, oder? Aber das war nicht so. Das war, heute haben wir die Chance, die Möglichkeit, zusammen zu feiern, unsere Freundschaft zu sehen, miteinander etwas sehr stark zu erleben, Gott zu erleben zusammen. Man musste nicht sagen, ihr sollt in die Kirche gehen. Es war, wir wollen zusammen sein. Und die Kirche ist nicht nur Gottesdienst. Die Kirche ist eigentlich, wo wir zusammen sind. Und wenn wir Gottes Geist in uns haben und wir so überall sind, so wenn wir auf dem Berg zusammen sind und erleben zusammen etwas, dann sind wir auch Kirche. Beiden sind wichtig für Gesundheit einer Gruppe und des Individuums. Ja, so eine von unserer Gemeinde in den USA hat mir immer gesagt, wir hatten so diese Banjo-Spieler und alles, weil ich komme aus dem Süden ein bisschen, in den letzten Jahren, und er hat gesagt, so mit einer Aussprache, you can't tell if a string is out of tune until you play it with the other five. Und das heißt, dass ja, also man kann so fünf, also man kann eine Seite spielen und ohne so elektronische Betoner oder was, man kann nicht, ja, so besondere Menschen, aber ja, du bist ein besonderer Mensch. Aber ich kann das nicht außer den anderen fünf Seiten machen. Ich muss sie zusammen spielen. Und das bekommen wir zusammen, als wir zusammentreffen. Ja, so, ich werde ermutigt. Ich werde so liebevolle Rechenschaft erleben manchmal. Das brauche ich auch manchmal, so oft. Und sie haben eigentlich auch zusammen zelebriert. Sie haben die Glaubenstaufe, Vers 41, und in 42, sie haben das Abendmahl zelebriert. Ich würde sagen, sie haben das echt wirklich zelebriert. Heute, wenn wir an die Taufe denken oder das Abendmahl, manchmal denken wir, dass wir nicht sagen können, dass wir sehr tief und demütig sein müssen. Aber ich glaube, sie haben wirklich zelebriert. Warum? Weil sie haben das gerade erlebt mit Jesus, dass er getötet ist, dass er am Kreuz getötet wurde und er ist ins Grab gegangen und dann ist er wieder aufgestanden. Das ist die Taufe. Das bedeutet das. Das ist so ein symbolischer Akt, wo man in die Gemeinschaft kommt und man erlebt, wie Jesus uns gerettet hat. Und das ist awesome, oder? Das ist so toll, dass sie das gerade gesehen haben und erlebt, dass jemand, der stirbt, auch jetzt wieder auferstanden ist. Das ist ein Wunder. Das ist nur etwas, das Gott machen kann. Und jetzt machen sie das symbolisch, so in der Wasser wie im Boden zu gehen, unter die Erde zu gehen und wieder zu leben. Ich glaube, sie haben das zelebriert. Jetzt, vorher hatten wir kein Leben und jetzt in der Gemeinschaft mit Jesus haben wir richtig Leben. Und auch sie haben das einmal zelebriert, weil es war echt so ernst, weil sie haben erinnert, wie er für sie vergossen wurde und dass er wurde auch so verfolgt für diese Gemeinschaft. Aber es ist eine symbolische Erinnerung und das sollen wir feiern. Das wollen wir zelebrieren zusammen. Und drittens, sie waren von einer Beziehung nach außen geprägt. Das heißt, sie waren von einer Beziehung zu ihrer Stadt oder auf andere Menschen geprägt. Bist du heute, bist du geprägt von deiner Stadt oder anderen Menschen? Ich hoffe, dass wir sehen die Urgemeinde hier, wir entdecken die Urgemeinde und wie sie gelebt haben. Und wir sagen, ja, das will ich auch. Ich will meine Welt auch verändern. Und sie haben auch Opfer und Vergebung erlebt in Vers 44. Und wir sehen, dass sie das Geld zusammen gesammelt haben und sie haben das gegeben an die Leute, die in Notfall waren. Das heißt Vergebung. Und du denkst, ja, wie ist das Vergebung, wenn du Geld ausgibst? Weil man hat Schuld. Vielleicht ist es nicht deine Schuld, aber es gibt Schuld irgendwo. Es gibt so Geld, das nicht da ist. Und du denkst, ja, aber ich habe gearbeitet für mein Geld. Ich will mein Geld so ausgeben. Aber es geht nicht davon ab, Geld in diesem Moment. Es war die Liebe, das drin steht. Sie hatten so eine große Liebe nach außen für andere Menschen. Sie haben gesagt, ja, wir können alle vergeben. Vielleicht habt ihr bekommen diese Geschichte in Charleston, South Carolina in den letzten Wochen. Ihr habt das auch in Facebook gesehen oder etwas. Es gab ein jüngerer weißer Mann, er war jung und weiß wie ich, aber er war nicht wie ich hoffentlich, aber er war so sehr rassistisch und er ist in einer Gemeinde, die meisten Leute in dieser Gemeinde waren schwarze Menschen und er hat seine Waffe, so nach einer Stunde beten, er hat seine Waffe raus, hat's genommen und er hat versucht, die Leute zu schießen, anschießen. Und er hat 9 Menschen erschossen. Es war so sehr schrecklich. Aber ich wollte etwas lesen von diesen Leuten als sie dieser Mann gesehen haben danach. So nicht die Leute, die erschossen wurden, aber die Leute aus den Familien von den Erschossenen. Das kommt von der Zeit. So die Zeit. Ja. Felicia Sanders zum Beispiel. Sie überlebte den Anschlag, verlor aber ihren Sohn. Sie sagte zu dem Verdächtigen, wir haben dich mit offenen Armen zu der Bibelstunde empfangen. Du hast einige der wundervollsten Menschen getötet, die ich kenne. Jeder Faser meines Körpers schmerzt. Aber dann fügte sie hinzu, möge Gott Erbarmen mit dir haben. Ich gebe zu, dass ich sehr zornig bin. Bethana Middleton Brown verlor ihre Schwester DePayne, die als Geistliche in der Gemeinde aktiv war. Ich bin Work in Progress. Ich gebe zu, dass ich sehr zornig bin. Aber DePayne lehrte mich, dass unsere Familie durch Liebe errichtet wurde. Wir haben keinen Platz für Hass. Wir müssen vergeben. Ich bete zu Gott für deine Seele. Die Botschaft der Angehörigen im Gericht war, Liebe statt Hass. Vergebung statt Rache. Das sei die Macht, die dem Täter weggenommen worden sei, sagte Thomas Dixon bei CNN. Er ist Pastor in Charleston. Der Schmerz, sagte er, der Schmerz des Siegs, den er erwartete, der ist nicht mehr da, weil sie ihm vergeben haben. Er dachte, er würde einen Rassenkrieg auslösen, aber er traf Menschen, die ihm vergeben haben. das ist die Urgemeinde. So haben sie erlebt. Solche Vergebung haben sie wirklich verstanden. Sie waren nicht perfekt. Sie waren nicht perfekt, aber sie hatten etwas sehr tief drin und wir sehen gerade, was das ist. Und wir kommen in dem Punkt zu unserer nächsten Frage: Was war die Basis von ihrer Gemeinschaft? Und ich wollte euch so jetzt, einige von euch haben so Stücke bekommen und ich wollte sagen, wenn du da nicht da vorne kommen willst, dann gib das bitte weiter an jemanden und sie können so da vorne kommen. Aber ich würde bitten, dass wir machen das so ein bisschen zusammen und dann wieder hinsetzen. Aber es gibt hier so eine Mappe, eine Karte und du kannst sehen so eine Nummer auf dein Teil. Und bitte komm vorne jetzt und mach das, wo das geht. So genau wie möglich. Ja, gut. Gut, dann fertig. Aber ich will etwas erst lesen. Max Lucado hat geschrieben, Fragen können aus uns zu Höhlenbewohnern machen. Sie machen, dass wir uns verstecken. Und doch finden wir in der Höhle keine Antworten. Christus verbreitet Mut durch Gemeinschaft. Er zerstreut Zweifel durch Zusammensein. Er gibt nicht alles Wissen einer Person, sondern verteilt Puzzlestücke an viele. Wenn wir über unsere Einsichten austauschen und entdecken, miteinander teilen, wenn wir das miteinander vermixen und vermengen, wenn wir einander bekennen und zusammen beten, dann spricht Jesus. Ohne Jesus hat man nur zwei verschiedene Gruppen von Leuten, die sprechen übereinander. Aber mit Jesus drin hat man Gemeinschaft. Was wir sehen, hier ist das in Vers 41. Sie haben Jesus kennengelernt. Und durch Jesus haben sie diese Gemeinschaft eigentlich gelernt. Sie haben das erlebt. Gemeinschaft heißt, wenn wir miteinander zusammenkommen und Christus in der Mitte ist. Das heißt das Evangelium. Vers 41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete. Die Botschaft. Die Botschaft ist die Botschaft von Epheser 2. Und ich lese nur ein paar Wörter aus Epheser 2. In Epheser 2 steht es, durch Jesus, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden und auch Nicht-Juden mit Gott versöhnt. Und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in dieser Welt gekommen und hat Frieden verkündigt. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gott, Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses ist, dass ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Jesus und sein Tod, das ist, was Vergebung gebracht hat. Ohne Jesus in dieses Bild von Da Vinci. Bemerkst du, dass er in der Mitte ist? Ich weiß nicht, ob er in der Mitte war. Ich glaube nicht. Also, von was ich verstehe, Es gibt Menschen hier, sie wissen mehr als ich über das, aber von was ich hier stehe, verstehe, von den uralten Zeit in Israel gab es diese Tische und war wahrscheinlich nicht in der Mitte. Aber ich finde das toll in diesem Bild, dass er in der Mitte ist, weil das ist, was Gemeinschaft heißt. Ich traume von einer Gemeinde in Frankfurt, wo das wirklich ist, wo es wirklich Gnade gibt, wie von dieser Gemeinde in Charleston. Das will ich so nicht so genau, das will ich nicht erleben, was sie erlebt haben, aber diese Gnade, das will ich erleben mit euch. Ich will Versöhnung verstehen, dass wir Versöhnung haben können mit Leuten, die uns verfolgt haben. Das will ich verstehen, was das heißt. Ich will Familie wirklich verstehen. Ich komme aus einer sehr guten, meine Familie war so sehr gesunde Familie. Einige von euch haben das nicht erlebt, so als Kind. Das ist nur ein Bild von was Christus macht mit uns zusammen, als er in unserer Mitte ist. Hier sieht man Gnade, dass als er das Brot und Wein verteilt hat, dann war das das Symbol von was er am Kreuz gemacht hat. Wie würde das aussehen in unserer Gemeinschaft, wenn wir so leben? Wie würde das für dich aussehen, wenn du in solche Gemeinschaft lebst? Sie haben so auch viele gemeinsame tragische Erfahrungen miteinander erlebt. Aber Jesus war mittendrin und dort haben sie uns verstanden. Es hat sie auch so verändert. Ich sage das sehr ganz kurz, aber in Vers 46, es sagt, dass sie freudvoll geworden sind, so in Apostelgeschichte 2. Der Text sagt, sie sind aufrichtig herzlich geworden. Sie haben Gott mehr oder besser gepriesen, sagt es in 47. Und sie sind eine positive Kraft in ihrer Stadt geworden, sehen wir in 47. Wie würde Nordstern aussehen? Wie würde dein Leben aussehen, wenn wir zusammen so lebt? Ich glaube nicht, dass das nur möglich ist. Ich glaube, dass mit Jesus in der Mitte, dann passiert das. Dann ist das so. Ich will etwas von dieser Gnade wie in Charleston erleben. Das war nicht nur eine Geschichte, das ich gelesen habe. Das ist passiert. Und nicht nur passiert weg von mir, aber ich habe es in verschiedenen Niveau selbst erlebt. Und vielleicht, es gibt viel mehr Geschichten hier, wo sie haben das auch erlebt. Ich möchte euch sagen, wir können das erleben, aber nicht durch uns selbst. Wir müssen mit Jesus anfangen. Ich glaube, es gibt auch, wie wir anfangen können zusammen. Vielleicht du bist hier heute gekommen und du sagst, das ist eine tolle Gemeinschaft. Das will ich erleben. Ich will erfahren, was die Urgemeinde erlebt hat in meinem Leben auch. Und ich würde sagen, es gibt auch so verschiedene Richtungen, wo wir das erleben können. Vielleicht suchst du Gemeinschaft in viele Richtungen. Viele Leute suchen das durch Arbeit. Sie suchen das durch so andere Kollegen, durch romantische Beziehungen, durch Kinder, durch Vereine, Hobbys, Feste, alle gute Sachen. Und hör mir bitte gut zu. Solche Sachen sind sehr gut. Ich liebe Feste. Ich liebe besondere deutsche Feste. Deshalb bin ich hier gekommen. Aber sie sind nicht, was ihr sucht. Sie sind gut. Aber das ist nicht, was ihr sucht. Was ihr sucht, ist die Spitze, oder, von Gemeinschaft? Willst du die Spitze erleben oder nur so ein kleines Teil an die Ecke erleben? Ich will die Spitze erleben. Und ich glaube, das passiert, so ein Teil von dem ist hier zusammen. Das ist mit Gott nach oben, das ist nach außen mit anderen Leuten. Und ich würde sagen, dass heute gibt es so in dieser 3D-Gemeinschaft Wege, wo wir zusammen anfangen können. Erst nach oben, bitte. Nach oben. Nach oben, das heißt, erstens, Dankeschön, lernt Jesus kennen. So, das ist der beste Platz anzufangen eigentlich. Wenn du Jesus kennenlernst, so besser. Wenn du sagst, ja, ich bin nicht sicher, was das für mich bedeutet im Moment, aber ich würde das besser eigentlich kennen, ich würde ihn besser kennenlernen. Ich würde eine Beziehung, wie er sagt, ich würde das bauen irgendwie. Ich würde sagen, dass das ist der erste so Grundstück zu machen. Und zweitens ist, ja, nimm Teil von einer Gebetszeit. Es gibt viele Leute in hier, sie haben so in den letzten Monaten angefangen, Gebetszeit zu haben, zusammen. Auch nach oben ist das Wort Gott mit anderen zu lesen. Es gibt Leute in diesem Zimmer heute, sie treffen sich und sie lesen die Bibel zusammen. Und zweitens ist nach innen. Fang an nach innen. Nach innen. Nach innen. Okay, gut. Ja, ein Weg ist, lass dich taufen. Wenn du das wirklich glaubst und du wirst so ein Symbol machen, dass du ja so in die Gemeinschaft kommst irgendwie, dann mach eine symbolische Sache. Das symbolische Sachen sind kraftvoll für uns. Und das ist auch eine kraftvolle Sache. Das Abendmahl. Dort könnt ihr so später anfangen. Und du sagst, ja, ich glaube das an Gott. Ich möchte ihn mehr erleben. Oder ich möchte nur dabei stehen und diese Zeit erleben. Was ihr heute macht, Gottesdienst besuchen, das ist eine tolle Zeit, zusammenzukommen. Aber ich würde sagen, nicht nur Gemeindesachen zu machen. Ich würde sagen, wir sollen Spaß zusammen haben. Das heißt Gemeinschaft, Freundschaft, WG-Party. Ich weiß es nicht, aber ich meine, wir sollen Spaß zusammen haben. Oder? In Amerika würde man sagen, Amen! Öffne dein Haus, sag, ja, du kannst gerne in meinem Haus kommen und wir machen etwas zusammen. Lade Leute ein. Und nach außen. Dankeschön, ja. Oasis ist eine tolle Sache. Und ich weiß nicht, wie man mit Oasis mitmacht. Aber ich glaube auf jeden Fall, es gibt so einen Weg mitzumachen. Und das ist eine Initiative mit Nordstern, dass Leute von den Herzen, sie haben angefangen zu machen. Das ist lieber an die Stadt. Das ist lieber an die sag das bitte. Prostituierten und andere Leute in dieser Gegend, sie haben so oft nicht gute Liebe bekommen und wir können sie lieben. Es gibt auch so Ohrwurm. Das ist auch so ein Projekt, wo wir Künstler unterstützen. Ich würde auch sagen, übt Vergebung. Übt Versöhnung, übt Gnade miteinander. Das muss man proaktiv sein. Man kann nicht sagen, ja, ich will so mehr gnädig sein. Nein, macht das. Macht das. Und Gott gibt uns Chancen, macht das. Bring Freunde von dir oder Kollegen mit bei Aktivitäten. Nicht nur Gottesdienst. Und letzte Sache, ich würde sagen, so, es gibt einen Weg, den wir mehr später hören, das ist Kleingruppen. Kleingruppen ist eigentlich halt Teilen von oben in außen, alle zusammen. Das ist ein sehr toller Weg mitzumachen. Als letzte Worte, die Urgemeinde, sie haben richtig krasse Gemeinschaft erlebt, oder? Die Community hat die Individuen positiv verändert. Und ich glaube, es wird für dich auch so machen. Ich habe es selber erlebt. Allein sind wir wie die Rothölzer, aber zusammen sind wir wie die Rothölzer. Wir brauchen einander. Wenn Jesus kommt in der Mitte und wir erleben seine Gnade und Versöhnung und das Evangelium zusammen, dann kommt Friede und Freude und Liebe. Fang an heute mit der Spitze von Gemeinschaft zu erleben. Du brauchst diese Gemeinschaft eigentlich für dich und die Gruppe braucht dich auch.